Um das Freiheitsfeld zu vermessen, muss man sich klar machen, dass das Wort Freiheit diese zwei Lesarten hat. Eine negative, Freiheit von Zwang, und eine positive, Freiheit zur Entfaltung. Beide Freiheiten kann man dann jeweils auf die Gesellschaft und auf die Wirtschaft beziehen und erhält so vier Kombinationsmöglichkeiten. An den Liberalen, die das lateinische Wort liber, also frei, schon im Namen tragen, kann man diese Vielfalt gut verdeutlichen. Weil Freiheit als Wort so mehrdeutig ist, hilft ein unqualifizierter Freiheitsbegriff nicht, den Liberalismus zu kennzeichnen. Wenn zum Beispiel von der Verteidigung der liberalen Demokratie gegen populistische Gefahren die Rede ist, sind Werte wie Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung gemeint. Mit diesen Merkmalen kann man das moralische Profil der Liberalen aber nicht abgrenzen, weil die Linken und die Konservativen diese Grundform der politischen Freiheit ebenfalls hochhalten. Die Forschung macht auch hier die Unterschiede deutlich. Liberale halten Freiheit hoch, fassen sie aber eher im negativen Sinn auf, als Freiheit von Zwang, genauer von einem zu großen Einfluss des Staates auf das Individuum, sei es in der Wirtschaft oder der Gesellschaft. Sie lehnen einen paternalistischen Staat ab, der die Unternehmen und das Zusammenleben stark reguliert. Im Kontrast dazu haben die Linken eher einen positiven Freiheitsbegriff, denn sie verstehen darunter die Möglichkeit, sich zu entfalten. Hier darf der Staat ruhig stark sein und in die Wirtschaft und das Privatleben eingreifen, sofern er dadurch die Gesellschaft gerechter macht und gesellschaftliche Freiheiten für Minderheiten sicherstellt.